Good morning, our wonderful friends all over the world. Guten Morgen, unsere wundervollen Freunde auf der ganzen Welt. Let's go to verse 26 in Romans 8 in the Passion Translation. Lasst uns zu Vers 26 von Römer 8 in der Passion-Übersetzung gehen. And in a similar way, the Holy Spirit takes hold of us in our human frailty to empower us in our weakness. Und in ähnlicher Weise ergreift der Heilige Geist uns in unserer menschlichen Schwachheit, um uns in unserer Schwäche zu befähigen. I like that. Ich mag das. I like that it's the power of the Holy Spirit that gets hold of us. Ich mag, dass es die Kraft des Heiligen Geistes ist, die uns ergreift. In our human weakness, in our frailty. In unserer menschlichen Schwachheit und Gebrechlichkeit. Remember, one of the rules of Bible translation is the context. Erinnerst du dich? Eine der Regeln der Bibelauslegung ist der Kontext. Let's look in what context the Holy Spirit empowers us. Schauen wir mal, in welchem Zusammenhang uns der Heilige Geist befähigt. For example, at times we don't even know how to pray or know the best things to ask for. Manchmal wissen wir zum Beispiel gar nicht, wie wir beten sollen, oder wir wissen nicht, warum wir am besten beten sollen. Listen to me. Hör mir zu. I have been a Christian for 54 years. Ich bin seit 54 Jahren Christ. And I never remember a single time. Und ich erinnere mich an kein einziges Mal, that I've been in a Christian meeting, bei dem ich in einem christlichen Treffen war, where people said, "Guys, let's pray." Wo die Leute sagen, lasst uns beten. But we have no idea how to pray. Aber wir haben keine Ahnung, wie wir beten sollen. We are too weak, we are too fragile, we just don't know how to pray. Wir sind zu schwach und zu zerbrechlich, wir wissen einfach nicht, wie wir beten sollen. It's funny that whenever you meet Christians, they're all smart enough, they're all clever enough to know exactly how to pray. Es ist komisch, wann immer man Christen trifft, sind diese immer gescheit und klug genug und wissen immer genau, wie man betet. Pray louder, pray more intensely, I want to hear your voice. Ore mais alto, ore mais intensamente, eu quero ouvir a sua voz. Bete lauter, bete intensiver, ich will deine Stimme hören. How can we become so arrogant and think that we know the art of prayer? Die Bibel sagt, dass wir zu schwach sind und nicht wissen, wie wir beten sollen. That's why so few of our prayers have been answered. Wie können wir so arrogant sein zu denken, dass wir die Kunst zu beten verstehen würden? Because in our prayer life we depended upon us and our ability and our cleverness. Deshalb wurden so wenige unserer Gebete beantwortet. You know, this verse gripped me when I was in my teenage years. Denn in unserem Gebetsleben haben wir uns auf uns, unsere Fähigkeit und unsere Klugheit verlassen. And I remember, I was on my knees and I said, Lord, I want to experience this. Und ich erinnere mich, dass ich auf meinen Knien war und sagte, Herr, ich möchte das erleben. I'm too weak, I'm too fragile, I don't even know how to pray. Ich bin zu schwach, ich bin zu zerbrechlich, ich weiß gar nicht, wie ich beten soll. And I'm telling you, the rest of this verse has been my experience for decades. Und ich kann dir sagen, dass der Rest dieses Verses seit Jahrzehnten das ist, was ich erlebe. Look at this, what he says. Schau, was dort steht. But the Holy Spirit rises up within us to super intercede. On our behalf. Oh, how I love that. Aber der Heilige Geist erhebt sich in uns, um sich an unserer Stelle hervorragend für uns einzusetzen. Oh, wie ich das liebe. Pleading to God with emotional sighs too deep for words. Indem er Gott mit emotionalen Seufzen anfleht, die zu tief sind für Worte. I tell you what, I have been so many times on my knee or laying on the floor. Ich kann dir sagen, dass ich so viele Male auf meinen Knien war oder am Boden lag. Completely surrendering myself to the Holy Spirit. Mich total dem Heiligen Geist hingab. And saying, Holy Spirit, I have no idea how to pray. Und sagte, Heiliger Geist, ich habe keine Ahnung, wie ich beten soll. I don't know what to do and what to say. Ich weiß nicht, was ich machen und was ich sagen soll. But one thing I do. Aber das eine tue ich. I surrender my body to you so that you can pray through me and for me. Ich gebe dir meinen Körper hin, damit du durch mich und für mich beten kannst. And many times I've been just groaning with words that have no proper expressions. Und oft habe ich dann nur gestöhnt mit Worten, die keine richtigen Redensarten waren. Sighs and noises just bursting out of the depth of my spirit. Seufze und Geräusche kamen einfach aus der Tiefe meines Geistes heraus. And I realized it was the Holy Spirit praying through me. Und mir wurde klar, dass es der Heilige Geist war, der durch mich betete. And many times praying for me. Und oft auch für mich betete. Why don't we learn to surrender ourselves to the Holy Spirit so that he can pray through and for us? Warum lernen wir nicht, uns dem Heiligen Geist auszuliefern, damit durch und für uns beten kann? Is it maybe because we love to be in control of our prayer life? Ist es vielleicht, weil wir es lieben, die Kontrolle über unser Gebetsleben zu haben? Is it maybe because we don't like the thought to admit that we are actually weak? Ist es vielleicht, weil wir den Gedanken nicht mögen, zuzugeben, dass wir tatsächlich schwach sind? See, we Christians, we have been raised and trained that we have to be strong. Wir Christen wurden erzogen und trainiert, stark zu sein. No, we have to be weak so the Holy Spirit can be strong. Nein, wir müssen schwach sein, damit der Heilige Geist stark sein kann. I remember many times I was in a youth conference in another country. Ich erinnere mich an eine Jugendkonferenz in einem anderen Land, auf der ich oft war. And one of the leaders, he took the microphone and said, "Let's all pray for this country." Einer der Leiter nahm das Mikrofon und sagte, "Lasst uns alle für dieses Land." And you know, and person after person, leader and youth and pastors came to the front. Und einer nach dem anderen, Leiter, Pastoren und Jugendliche kamen nach vorn. And everybody grabbed the microphone and began to pray the clever prayers. Und jeder ergriff das Mikrofon und fing an, diese klugen Gebete zu beten. All the clever prayers of intercession for the country. Alle die schlauen Fürbittegebete für dieses Land. And the moment came, you know, where I felt stirred by the Holy Spirit to go up and take the microphone. Und der Moment kam, in dem ich mich vom Heiligen Geist gedrängt fühlte, nach vorn zu gehen und das Mikrofon zu nehmen. And I remember, I went to the front and I said, "Holy Spirit, I surrender, I'm too weak, I don't even know what to do." Ich erinnere mich, wie ich nach vorn lief und sagte, "Heiliger Geist, ich gebe mich hin, ich bin zu schwach und weiß gar nicht, was zu tun ist." Whatever you want, use my mouth to pray. Was immer du willst, benutze meinen Mund, um zu beten. The moment I had the microphone in my hand and put it to my mouth. In dem Moment, als ich das Mikrofon in der Hand hatte und es an meinen Mund hielt. I dropped to the ground. Fiel ich auf den Boden. And I did not say one word. Und ich sagte kein Wort. I was groaning for quite a long time. Sondern ächzte und stöhnte eine ganze Zeit lang. You know, and people were a little nervous, like, what's going on here? Die Leute waren ein wenig nervös, was da passierte. But I didn't care. Aber das interessierte mich nicht. It's funny, we Christians, when we don't have control of our prayer life, we get nervous. Es ist komisch, dass wir Christen nervös werden, wenn wir keine Kontrolle über unser Gebetsleben haben. I was laying on the floor, groaning and looking stupid, but I didn't care. Ich lag stöhnend auf dem Boden und sah dumm aus, aber es war mir egal. So I want to challenge you, my dear friend. Ich möchte dich also herausfordern, mein lieber Freund. Why do you not say? Warum sagst du nicht? Holy Spirit, I am so weak. Heiliger Geist, ich bin so schwach. I do not know what and how to pray. Ich weiß nicht, wie und was ich beten soll. Will you please express yourself to me in any way you want to? Würdest du dich bitte durch mich ausdrücken, so wie du es willst? And watch what's going to happen. Und pass auf, was dann geschieht. There will be groanings that cannot be expressed with smart human words. Es wird Seufzen geben, was mit schlauen menschlichen Worten nicht erklärbar ist. But it will be exactly what the Holy Spirit wants to pray. Aber das wird genau das sein, was der Heilige Geist beten möchte. He knows what you need and what he needs to release. Er weiß, was du brauchst und was er freisetzen muss. See you tomorrow. Bis morgen.